schönsten Gegenwart allein. Des höchsten Gegenwart allein kann unsere Freude, kann unsere Freude Ursprung sein. Des höchsten Gegenwart allein kann unsere Freude Ursprung sein, kann unsere Freude Ursprung sein. Des höchsten Gegenwart allein kann unsere Freude Ursprung sein. Des höchsten Gegenwart allein, des höchsten Gegenwart allein kann unsere Freude Ursprung sein, kann unsere Freude Ursprung sein. Vergehe Welt mit deiner Pracht, in Gott ist was uns glücklich macht, in Gott ist was uns glücklich macht. Vergehe Welt mit deiner Pracht, in Gott ist was uns glücklich macht, in Gott ist was uns glücklich macht. Vergehe Welt mit deiner Pracht, in Gott ist was uns glücklich macht, in Gott ist was uns glücklich macht. Des höchsten Gegenwart allein. Höchsten Gegenwart allein kann unsere Freude Ursprung sein. Des höchsten Gegenwart allein kann unsere Freude Ursprung sein, kann unsere Freude Ursprung sein. Des höchsten Gegenwart allein kann unsere Freude Ursprung sein. Des höchsten Gegenwart allein, des höchsten Gegenwart allein kann unsere Freude